Mrs. Applebee. I know that I once made some bad mistakes, Mrs. Applebee, but that was long before I loved Marie. Mrs. Applebee, I'll make you glad as you can be, and you'll be proud to see Marie with me. Mrs. Applebee, Mrs. Applebee, Mrs. Applebee. Oh, die 60er Jahre müssen auch mal sein. In einem 30 Minuten Nonstop Music Blog Arthur Buchholz zu Gast in dieser Sendung. Weiter geht's hier mit einem klassischen Songwriter Patrick Watts, neue Single Gordon in the Willows. Hier ist Kitty Solaris, ihr hört Radio Marabu mit Marcel Fischer. Bye. dream on, dream on, dream on. Sometimes your wish has come true. Take me to this island with you. Fellow Retrocast. Go kite with the of a rhyme, cause I'm a beat style freak with the funky song. Do you hear me talking? Do you hear me singing on the microphone? I want you to sing along. You go do it, you go do it, you go do it, do it, do it. I got two great partners standing by me. That's guaranteed to jam to the beat. One is Bondi, and she's right on time. She calls herself Miss Superfly. I said, sure, the pearl is the one with the eye. She's guaranteed to hypnotize. Said Angie B, hey, that's me. I can rock so dangerously. You go do it, you go do it, you go do it, do it, do it. At a quarter to six, she got in a fix, and you called on Angie B. And you look surprised as I arrived to see me dressed to a T. You go do it, you go do it, you go do it, do it, do it. Listening to Radio Marabou. Radio Marabou. Radio Marabou. soul in a fever, in a fever. Change my name, a suicide game. Machine guns on my t-shirt, my t-shirt. It's been a long ride, but the ride is all I know. Billy Idol, Phil Hendrix, dann die Sequence, das war die Band von Angie Stone, ist vor kurzem verstorben. Auf Radio Marabu zweimal Kitty Solaris und in die Stunde ging es mit Patrick Watson, David Garrick und der neuen Single von Madness. Jetzt Arthur Buchholz von Infrarot Medien zu Gast. Radio Marabu, eine Legende im Radio. Marabu. Ich heiße herzlich willkommen hier im Programm Arthur Buchholz von Infrarot Medien. Ich liebe Radio Marabu. Eine wunderbare Antwort. Wir wollen heute mal loslegen mit Musik. Du begrüßt ja deine Fans mit Metal. Ich verstehe das als dynamische Spielart der Schlagergattung Rockmusik. Beschreib doch mal deine musikalische Präferenz. Du bist ja wirklich, es ist ja wirklich die beste Definition, die ich jemals gehört habe. Metal zeichnet sich natürlich durch ein hohes Maß an Energie aus. Das merkt man vor allem auch in Lautstärke und Geschwindigkeit. Und ich denke, der erste Titel wird ein guter Vertreter sein. Ist eine Band, die ich jetzt neulich erst kennengelernt habe. Ist auch sicherlich nicht jedermanns Sache. Inter Arma kommen, glaube ich, aus Virginia in den Vereinigten Staaten und spielen wirklich sehr wildes Zeug. Und dieser Titel hat es mir wirklich ganz super angetan. Archer in Dark Emptiness, oder ich habe den Titel sogar jetzt schon Archer vergessen. Archer in the Emptiness. Ja. Ach so, okay, ja, guck, ja, irgendwas mit Emptiness und Dark und irgendwas. Also auf jeden Fall fantastischer Titel. Zieht's euch rein, Metal-Leute! So, das hat ja schon mal ein wenig gerockt. Wir treffen uns hier mit Infrarot Arthur Buchholz. Wir hatten ja in der DDR eine Heavy-Metal-Sendung bei DT64 Tendenz Hart bis Heavy. Ja, geil. Da, liefen solche Sachen, die du auch zusammengestellt hast hier zum Teil. Ja. Sagt ihr das was? Schon mal gehört? Aber wirklich nur von gehört. Also kann ich nicht sagen. Müsste ich demnächst mal nachrecherchieren, was es da so gab. Gab ja auch in der DDR auch durchaus interessante Rockmusik. Beast. Ja, naja, guck. Beast ist eine, ja. Also war sehr angesagt in den 80er Jahren. Ich hatte auch ein paar Fans in der Klasse gehabt. Und woran ich mich erinnere, Russland, das passt dann gleich, hatte eine relativ heiße Heavy-Metal-Szene in den späten 80er Jahren. Da habe ich sogar noch ein FDJ-Jugendmagazin Neues Leben. 1988 war ich mit der Schulklasse in Minsk und da war ein Heavy-Metal-Festival. Und da sind wir einfach mal rübergegangen und das ging dann auch. Also war ziemlich geil. Schon mal was gehört von russischem Heavy-Metal? Tatsächlich eher wenig. Ne? Also ich kenne noch ein bisschen polnischen Heavy Metal. Ich glaube, Vader ist ja auch polnisch, aber das ist jetzt alles so Nachwendezeit, ne? Also ganz klar. Ne? Also es ist quasi nur jung. Und aber bei den Russen bin ich fast unbeleckt. Ich kenne noch eine ukrainische Band, glaube ich. Stone Jesus. Mhm. Schlagt mich nicht, wenn ich falsch liege. Ukrainisch, weißrussisch. Naja, egal. Ne? Auf jeden Fall. Yeah. Gearbeitet hast du ja dann etwas später bei russischen Medien, aber studiert zunächst etwas ganz anderes. Mach mal so ein bisschen deinen Werdegang. Also, es fing an bei Adam und Eva. Nein, Quatsch. Also, ich habe studiert Geschichte und Latein auf Lehramt, habe ich auch alles wunderbar abgeschlossen, habe dann auch tatsächlich nannte sich das, also vom Referendariat arbeitet man quasi im 0. Semester. Also man hat die Abschlüsse in der Tasche, darf schon als Lehrer in der Schule tätig sein, weil sonst hätten die Schulen auch viel zu wenig Lehrkräfte, muss man ja auch mal so sagen. Und da habe ich das gemacht und habe im Referendariat gemerkt, dass ich also glaube ich dann jetzt doch für 30 Jahre oder wie viel auch immer Schuldienst noch vor mir liegen, jetzt da doch nicht so ganz der Richtige bin. Und das sahen meine Vorgesetzten allerdings auch so. Insofern war das ein beiderseitiges Einverständnis, dass wir uns nicht wiedersehen. Obwohl ich das Arbeiten mit den Kindern habe ich gemocht, aber einfach diese Beamtenschiene ist nicht jedermanns Sache, sage ich mal so. Und dann bin ich also daher, habe ich mir gedacht, na was kann ich denn noch machen, was interessiert mich, ne? Als Geschichtslehrer bist du einfach politisch immer irgendwo up to date gewesen und dann dachte ich mir, na gut, mache ich das doch mit dieser Politik und bin dann letztendlich in Berlin bei RT Deutsch gelandet. Sag mal, wie lange hast du als Lehrer gearbeitet und wann bist du nach Berlin gegangen? Du kommst ja aus dem tiefen Westen, aus den gebrauchten Bundesländern. Aus den gebrauchten Bundesländern, ja, genau. Also eigentlich aus NRW. Dann war das Lehrerdasein war in Schleswig-Holstein, das waren aber jetzt auch nur 3 Jahre, würde ich sagen. Und dann bin ich auch schon relativ, dann 2017 rüber nach Berlin, ja. Und jetzt bist du hier eine ganze Weile schon. Und jetzt bin ich hier, aber jetzt bin ich auch schon wieder weg. Ich bin nämlich nach Eberswalde gezogen. Nach Eberswalde, in die Stadt der Würstchen. Ja. Ich habe Berlin-Sperre. Ich kann es nicht mehr. Also das ist so schlimm hier. Ihr habt ja den Verkehr selber kennengelernt. Jetzt. Das haben wir und ich fahre ja regelmäßig zwischen Thüringen und Stralsund. Und wenn dann der gesamte Berliner Ring komplett gesperrt ist, bin ich manchmal so töricht und fahre dann durch die Stadt und so mit 2 Stunden ist man dabei. Egal welche Wahl man trifft, es ist immer die falsche. Und auch das, die öffentlichen Verkehrsmittel sind auch nicht viel besser. Also insofern bin ich mit Eberswalde jetzt ganz glücklich. Ich wohne quasi fast im Wald und das ist gut für Hundi, das ist gut für mich, da komme ich runter und das ist jetzt mein zweites Lebenszentrum, aber natürlich bin ich nach wie vor hier in Berlin, aber nicht mehr bei RT Deutsch, sondern, ne, das wisst ihr ja, genau. Bei Infrarot. Da kommen wir nachher noch zu. Ah. Wo hast du in Berlin gewohnt? In welchem Kiez? Friedrichshain. Also im Osten? Im Osten habe ich dann, genau, Friedrichshain und dann Marzahn. Und was hat dich da abgeturnt in Berlin, muss ich mal fragen? Ach, es ist einfach zu voll, es wohnen zu viele Leute auf einem Fleck, die Leute sind auch, sind nicht sehr rücksichtsvoll, sie sind, das ist es so und ja, der Schmutz, der Lärm, also ich finde es nicht schön, es ist nicht schön da zu wohnen. Also wenn wir mal in Berlin so aussteigen und meine Freundin schimpft, wenn überall Baustellen sind, überall Müll in ja der U-Bahn und sowas, dann sage ich immer, dit ist Berlin. Das ist immer so. Und wir waren neulich in München und da ist die U-Bahn picobello sauber. Und da habe ich auch ja sogar ein Video gedreht, wo ich dann gesagt habe, schaut mal hier die U-Bahn, alles blitzblank. Das ist ein dichtes Zeichen für Diktatur. Ja. Saubere U-Bahn, das ja ist Diktatur. Ja, genau. Also München. Diese verpönten Sekundärtugenden wie ja Sauberkeit und ja Pünktlichkeit, das ist ja eindeutig in Berlin nicht sehr hoch angesehen. Und also man kann das auch eine ganze Weile ironisch lustig finden, aber wenn man dann so 2-3 Jahre da durch hat und merkt so, okay, es wird auch einfach nicht besser und das kriecht einem dann irgendwann unter die Haut, wie man so schön sagt. Und dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Und naja, ich bin so froh. Eberswalde ist ja auch sehr schön. Wir hatten einen guten Staatsbürgerkundelehrer in den 80er Jahren und der hat uns natürlich den bösen Kapitalismus von vorne bis hinten erklärt und er hat dann auch mal eine Schallplatte mit in den Unterricht gebracht. Das war das Ensemble Pink Floyd, The Dark Side of the Moon mit dem Intro Money. Ich weiß, Money, da gab es so eine Sendung für die Schule, die haben wir gesehen und die spielte in Detroit, also die Ausbeutung dort in den Autowerken, die heute, glaube ich, alle überwunden sind, erfolgreich dort. Und da lief Money. Das Intro, ne? Mit der Kasse. Mit dieser Registrierkasse, genau. Genau. Ja. Und da kommen wir jetzt zu deinem zweiten ausgewählten Titel. Hast du uns mal bei deiner Schulklasse irgendwie eine Platte mitgebracht und mal aufgelegt? Gab es sowas? Nee, ich habe aber regelmäßig vor Weihnachten habe ich Life of Brian geguckt. Ja, mit meinen Schülern. Das passt. Und man muss auch sagen, die Schüler haben das auch immer noch, haben verstanden, worum es geht. Du hast ja auch nicht Religionsunterricht gegeben. Nee, gar nicht. Aber als Geschichtler, als Lateiner war Life of Brian schon in Ordnung. Auf jeden Fall. Always look on the bright side of life. Also haben wir jetzt nicht da, wir haben jetzt wieder einen. Leider nicht Pink Floyd. Man könnte sie als die Pink Floyd des Death Metal bezeichnen. Kacke! Mittelmäßig ansagen oder so? Jetzt hast du hier gerade überspannt, also dann nochmal etwas ruhiger. Also einmal Carcass mit ja Hard Work, ein wirklich ein Klassiker. Es ist auch quasi der Hit von denen, die Schlagersingle von denen. Hört's euch an. Mm. Yeah. Wir rocken euch die Titten ab. Asking Alexandra. Aus Stunde 1 mit Marilyn Manson. Dann geht's weiter mit Arthur von Infrarotmedien. It gave us what we wished for. A few tangled strings attached. Pull back the curtain, I won't suffer for your amusement. There's no more dreams for me to sell. I choose my nightmares wisely. I don't want to ruin the story, but it doesn't turn out well. You will always be entertained. Assassination. Assassination.